Erster Teil, die Wirtschaft. Kapitel 1, die Krise. Jetzt ist sie da. Die Krise bricht mit der Wucht und dem Überraschungsmoment über die Welt herein, die die Textur unserer sozialen Existenz zerreißen werden. Eine biologische Gefahr, die wir erst unter und dann in einem Anfall politischen Größenwahns überschätzt haben. Sie bringt die Maschinerie unserer globalisierten, arbeitsteiligen Wirtschaft mit einer Vollbremsung zum Stehen, die in der modernen Geschichte der Menschheit in Friedenszeiten keinen Vergleich findet. Was manche als besseren Schnupfen bezeichnen, hätte normalerweise niemals die zerstörerische Kraft gehabt, deren Zeugen wir jetzt werden. Dafür waren zwei weitere Zutaten erforderlich. Zum einen die atemberaubende Inkompetenz der politischen Klasse, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern bei der Bewältigung des Problems. Zum anderen die in Jahrzehnten durch falsche Geld- und Wirtschaftspolitik angestauten Ungleichgewichte in der Finanz- und in der Realwirtschaft. Es sind diese Ungleichgewichte, die ich in meinen früheren Publikationen beschrieben habe und die nunmehr ihren schwarzen Schwan, ihren Auslöser in der Corona-Krise gefunden haben. Die Finanzmärkte kollabierten zu Beginn der Krise vor unseren Augen mit einem Tempo und einem Verlust an Bewertungen, wenn nicht an Werten, wie dies zuletzt im großen Crash von 1929 geschah. Zwar ist es der Geldpolitik mit einer Druckbetankung ohne Beispiel gelungen, die Aktienkurse künstlich in ihrer Blase zu halten, doch wissen alle, dass den Kursen keine, auch nur halbwegs realitätsnahe Wertgrundlage in Form künftiger Gewinne gegenübersteht. Selbst wer glaubt, dass die unvermeidliche Inflation die Aktienkurse am Ende der Krise wieder nach oben treiben werde, bewegt sich auf schwankendem Grund, denn niemand kann sagen, welche und wie viele Unternehmen die Krise überhaupt überleben werden. Aktien von Unternehmen, die pleite gehen, können sich jedoch auch nach der Geldentwertung als Sachwerte nicht mehr erholen. Die Erschütterung der Finanzmärkte ist die unvermeidliche Begleiterscheinung der deflatorischen Phase, in die die Weltwirtschaft mit ihrer massiven Schrumpfung seit Januar 2020 eingetreten ist. Allein im zweiten Quartal ist die Wirtschaft Deutschlands und wahrscheinlich ganz Europas um mehr als 10% geschrumpft. Das sind 40% pro Jahr. Ein großer Teil des Mittelstands, des Rückgrats unserer Volkswirtschaft, steht vor dem politisch verschuldeten Ruin. Ein Ende ist nicht absehbar, denn die zerstörten Lieferketten sind auf zweierlei Weise unwiederbringlich verloren. Sie sind zwischen China und dem Westen desynchronisiert, weil Angebot nicht mehr Nachfrage trifft, und sie sind innerlich beschädigt, weil wohl mindestens 10-20% der Teilnehmer hochkomplexer, globaler und extrem arbeitsteiliger Lieferketten nach ihrer Pleite gar nicht mehr existieren. Bedenkt man, dass schon ein einziges fehlendes 50-Cent-Teil eines PKW, dessen Fertigstellung und Auslieferung verhindern kann, und hält man sich die Fälle von Zulieferstörungen der Kfz-Industrie aus der Vergangenheit vor Augen, dann kann man erahnen, dass die Reparatur dieser Lieferketten wohl Jahre in Anspruch nehmen wird. Ob dazu der Atem der Hersteller von Autos, Maschinen, Flugzeugen, Hightech-Elektronik und vielen anderen komplexen Produkten ausreichen wird, ist eine ganz andere Frage.